Also die Heidi-Geschichte ist in Japan Allgemeinwissen. Die ist hier seit den 50er Jahren sehr populär. Das ist also ein Standardwerk der Kinder- und Jugendliteratur. Das steht in jeder Schulbibliothek. Es gibt weit über 100 verschiedene Ausgaben von Heidi-Büchern, auch als gezeichnete Manga-Bücher. Und natürlich die berühmte Zeichentrickserie von 1974 aus Japan. Die läuft bis heute immer auf irgendeinem Fernsehkanal und die Titelmelodie wird auch immer in irgendeiner Karaoke-Bar gesungen. Die Geschichte heißt in Japan übrigens Alpsu no Shoujo Heiji, übersetzt also Alpenmädchen Heidi. Und das Wort Heidi können die Japaner nicht aussprechen. Daher wird dann aus Heidi Heiji. Wie wird denn das Mädchen Heidi eigentlich wahrgenommen? Für welche Eigenschaften steht es? Also für die Alpen, Schweiz, Reinheit, Sauberkeit? Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt, aber es gibt doch bleibende Stichworte. Ich glaube, es sind vier Stichworte. Einmal Berge, Alpen, eine unberührte Natur und vielleicht auch das freie Bauernleben. Also das Mädchen Heidi gilt in Japan als Symbol für kindliche Unschuld und das hängt damit zusammen, wie Heidi in diesem Zeichentrickfilm von 1974 dargestellt wurde, nämlich sehr mädchenhaft niedlich. Und dieser Look symbolisiert in Japan seit den 60er Jahren die Niedlichkeit von Mädchen und Frauen und damit auch ihre kindliche Unschuld. Bis dahin war Heidi eine Geschichte, die nur von Mädchen gelesen wurde, aber durch den Film ist dann auch das Interesse der Jungen an diesem unschuldigen, niedlichen Bergengelchen geweckt worden. Bergengelchen, sehr schön. Kennt man denn vor allem die Figur Heidi oder kennt man denn auch die ganze Geschichte? Also die Geschichte ist in Grundzügen in Japan sehr gut bekannt. Aber es hat natürlich und gibt auch immer noch sehr viele Adaptionen und Varianten. Also die Geschichte von Heidi aus dem Buch ist, glaube ich, weniger bekannt als die Heidi-Geschichte aus der Zeichentrickserie. Im Buch stößt der eifersüchtige Peter ja den Rollstuhl von Clara den Berg hinunter. Aber im Zeichentrickfilm gibt es diese Szene nicht. Da geht der Rollstuhl durch einen Unfall kaputt und die Figur des Peter erscheint da weniger böse. Im Zeichentrickfilm gibt es auch mehr Tiere als im Buch, zum Beispiel den Bernhardiner Josef und den Vogel Piep. Das kennen die Japaner auch alle. Und auch die christlichen Untertöne in dem Buch mit Schuldgefühlen und Vergebung, das ist von den japanischen Filmemachern komplett rausgenommen worden. Solche Sachen werden im buddhistisch geprägten Japan nicht verstanden. In welchem Genre tritt Heidi denn eigentlich auf? Buch, Spielfilm, Trickfilm, Hörspiel, Theater? Wo genau? Also vor allem als Buch, als Manga ist es sehr erfolgreich und eben als diese Zeichentrickserie. Und deshalb werden sich die Japaner, das glaube ich, und ich habe ein paar gefragt, mit dem neuen Spielfilm mit menschlichen Schauspielern schwer tun. Also ein Grund dafür ist, dass die Heidi-Geschichte ja eine universelle Geschichte ist und eigentlich überall spielen könnte. Und das erleben die Japaner besonders stark. Die sind von ihrem shintoistischen Glauben stark mit der Natur verbunden und auch hier durch die vielen Naturgewalten in Japan geprägt. Also die glauben an Naturgeister, da sie ständig Erdbeben, Taifune, Vulkanausbrüche erleben. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine extreme Verstädterung und Industrialisierung und damit auch eine Entfremdung von der Natur für die meisten Japaner. Und die Heidi-Geschichte, die spiegelt dieses Erlebte wider, daher auch diese Popularität ab den 50er Jahren. Und die weckt die Sehnsucht der Japaner nach dieser heilen, ländlichen, naturnahen Welt, so wie Heidi ja auch zwischen der modernen Stadtwelt von Frankfurt und der ländlichen Alm in der Schweiz, hin und her gependelt ist. Inwiefern prägt denn die Heidi-Geschichte eigentlich das Bild, das man von der Schweiz hat? Also wenn die Japaner an die Schweiz denken, dann fällt ihnen natürlich sofort Heidi ein. Das Schweizer Tourismusbüro hat in den 90er Jahren einmal eine Umfrage zu Heidi und der Schweiz in Japan gemacht und eine typisch japanische Antwort auf die Frage, was man denn in der Schweiz genießen will als Japaner, das war: Ich möchte auf einer grünen Wiese nach Herzenslust frische Luft atmen und die Stimmung von Heidi genießen. Also viele Sehr japanische schön. Touristen wollen in der Schweiz die Alpenberge sehen, die sie von Heidi glauben zu kennen. Und die Schweizer Behörden sind davon gar nicht so begeistert. Ich habe selbst mal hier mit einem Vertreter der Tourismusbehörden gesprochen, weil die wollen natürlich lieber die moderne Schweiz betonen. Und vor 10 Jahren gab es ja die Weltausstellung im japanischen Aichi und da gab es im Schweizer Pavillon keine Heidi. Und darüber haben sich dann sehr viele Japaner beschwert. Also die haben ihre Heidi vermisst. Ohne Heidi geht's nicht. Der Martin Fritz, SRF1-Redakteur und wohnhaft in Tokio. Man hat also gehört, Heidi in Japan gehört zum Allgemeinwissen und ist Popti fast ein bisschen populärer als hier in der Schweiz. Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Kinostart drauf ab heute Abend vom neuen Kinofilm von Heidi.